aufwachen, rausgehen, Koko tragen, 187 Promophase, nie mehr auf dem Boden schlafen, fresh bleiben, Text schreiben, aufnehmen, Foto machen, Haribo, Cola Flaschen, auf dem Sofa naschen, todesentspannt, mit der Pistole im Schrank, hey, bald hab ich die Kohle für die Patronen zusammen, ich bin Alex, deine Frau und ich, wir wohnen jetzt zusammen, ich will ne Rolex, verdammt, du Pisser, hol dir ein Gramm. Kusche im Gefäß rauf, auf die Waage stellen. Tausch gegen bares Geld, Ausverkauf nachbestellen. Wieder mal viel zu tun, laufe durch Warenfeld. Kauf mir ne Dose Tee, glaub mir ein Fahrgestell. Lila, braun, grün und gelb, dieser Traum vom CL. Wieder raus, aber schnell. Ich vertrau nur mir selbst, zieh was auf in mein Zelt und blass Rauch in die Welt. Bauchtasche voll mit Blomben, willkommen in den Content. Keine Liebe für Fotzen, wir ficken sie trotzdem. Bauchtasche voll mit Blomben, willkommen in Compton. Keine Liebe für Fotzen, wir ficken sie trotzdem. Tupac aus dem Subwoofer, Flex unter Fingernagel, Lexus, Rinderbraten, Schreckschuss, Kindergarten, Sturmmaske sitzt, wir lauern im Gebüsch. 23 Uhr, Sieg sauer ins Gesicht, wie die Bauern übern Tisch, wie beim Schachbrett. Und bedauern tu ich nix, Digga, Lachflash. Lacoste Kaskett, wie ich auf den Takt rap. Boom, boom, Chuck, mach's mir nach jetzt. Fotze, zupfst deine Augenbrauen, machst auf Banger. Doch ich halte dich zusammen wie ein Pappaufsteller. Ella, Ott wächst im Keller, Topseller. Wer pusht die Ott-Patching schneller? Alex, ich verkauf dir Obst für ein Tausender. Gar nichts los, ich wurd groß für Schnausländer. Komme nachts in dein Haus übers Dach, hau dein Goldzahn raus und mach schnapp. Bauchtasche voll mit Blomben, willkommen in den Content. Keine Liebe für Fotzen, wir ficken sie trotzdem. Bauchtasche